Hier ist Pamela Chance von Move Personal Training in Bremen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei meinem Fitness-Podcast. Ich erzähle euch heute etwas zum Thema Zucker macht süchtig. Ich muss immer wieder feststellen in den Ernährungstagebüchern meiner Klienten, wie der Zuckerkonsum enorm hoch ist und immer mehr steigt. Dieser Zucker wird aufgenommen in Form von Süßigkeiten, Kuchen und süßen Limonaden. Die Folge von diesem hohen Zuckerkonsum ist Müdigkeit, mangelnde Fitness und mangelnde Motivation. Schon gar nicht sich zu bewegen. Das liegt daran, dass durch die Aufnahme von Einfachzucker zunächst der Blutzuckerspiegel steigt, dann durch die Insulinausschüttung wieder fällt. Es kommt sozusagen zu einer Unterzuckerung. Und diese Unterzuckerung macht Appetit auf noch mehr Zucker. Die Folge ist, es entsteht ein Teufelskreis. Also, Süßes macht Appetit auf noch mehr Zucker. Ja, ein niedriger Blutzuckerspiegel lässt uns unkonzentriert, wenig leistungsfähig und hungrig werden. Die Folge ist der Griff zu noch mehr Süßigkeiten und süßen Sünden, welches fälschlicherweise auch noch als Nervennahrung bezeichnet wird. Es entsteht eine Abhängigkeit, die der eines Alkoholikers sehr ähnlich ist. Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, bedarf es einer schrittweisen Umstellung der Ernährung. Und zwar von Einfachzucker zu langkettigen Kohlenhydraten. Dabei kann es zu Begleiterscheinungen kommen wie Kopfschmerzen, schlechter Laune und ähnlichen Entzugserscheinungen. Nach diesem Entzug lässt der Appetit auf Zucker allmählich wieder nach. Es muss darauf geachtet werden, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt und nicht sprunghaft steigt und fällt, um einen erneuten Rückfall zu vermeiden. Dazu sollten die 3 Mahlzeiten eingehalten werden und diese 3 Mahlzeiten sollten aus ballaststoffreichen Lebensmitteln bestehen. Das war es heute zu unserem kurzen Podcast zum Thema Zucker macht süchtig. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn unser Move Personal Training Fitness Podcast zu weiteren Themen wieder on air ist. Und esst bloß nicht so viel Zucker. Euer Personal Trainer aus Bremen, Pamela Chance. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.